Der Ausgangspunkt lag eigentlich in Güstrow. Das war, ich glaube, 1946. Bin ich über Güstrow von Waren nach Sachsen gefahren mit einem der ersten Züge, die überhaupt da durchfuhren. Aber in Güstrow blieb der stehen, da musste ich übernachten. Und da gab es eine Aufführung von Wojciech. Das war, glaube ich, überhaupt die erste Aufführung, jedenfalls auf dem Gebiet der jetzigen DDR von Wojciech. Und das war ein sehr merkwürdiger Eindruck. Ich wusste, glaube ich, kaum etwas von Büchner, also nur den Namen. Weil der war ja in der Zeit des Nationalsozialismus nicht gerade ein beliebter Autor. Also ganz merkwürdig, es war so sehr expressionistisch gemacht, glaube ich, sehr flackernd. Mit einem sehr merkwürdigen jungen Schauspieler, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Nur noch so einen ganz schattenhaften Eindruck. Es war ungeheuer aufregend. So mit einer. Das wurde so ein bisschen gespielt wie später Draußen vor der Tür von Borchert. Also das war eine ganz ähnliche Stimmung. Das war plötzlich ein Nachkriegsstück, ein ganz aktuelles Stück. Und danach habe ich erst Büchner gelesen. Es gab so eine kleine Paperback-Ausgabe von Wojciech in irgendeinem Berliner Verlag. Das war das Erste, was ich gelesen habe. Dann gab es eine Büchner-Ausgabe. Und von da ab war Büchner eigentlich wichtig für mich. Und es fing aber an mit Wojciech. Wojciech ist ja eins dieser vielen Fragmente in der deutschen Literatur. Und das Auffälligste ist, dass er keinen Schluss finden konnte. Das habe ich dann selber beim Schreiben auch gemerkt, beim Stückeschreiben, dass es immer schwieriger wird, einen Schluss für ein Stück zu finden. Dabei gibt es inzwischen eine große Sekundärliteratur bei Büchner über die Schwierigkeit mit dem Schluss von Adorno bis zu sonst wem, dass das ein Problem des modernen Dramas ist. Und mit Büchner fängt eigentlich die moderne Dramatik an. Also mit diesem Krisenbewusstsein, also auch eine Krise der Gesellschaft, die sich auch ausdrückt in einer Krise der Form und der Gattung. Und das ist das Neue bei Büchner überhaupt, dass da die Beziehungen zwischen den Figuren abstrakter und anonymer werden. Es gibt wenn man es etwas literarisch formulieren will, eine Krise des Dialogs bei Büchner zum ersten Mal, die seitdem eigentlich konstitutiv ist für das Drama. Und es gibt eine Krise des Dramatischen überhaupt. Es gibt viele epische Elemente bei Büchner, schon was Brecht dann später zur Theorie gemacht hat. Wojciech zum Beispiel, wenn man davon ausgeht, ist ein weißer Neger. Und ob man ein Neger ist oder nicht, ist nicht von der Hautfarbe abhängig. Deswegen andererseits die Widmung dafür für Nelson Mandela. Das ist der dienstälteste Gefangene der Welt jetzt, glaube ich. Das ist also der Gefangene, der am längsten im Gefängnis ist. Und eigentlich nur, weil er die Rassenfrage als Klassenfrage gestellt hat. Und darum geht es eigentlich, also hinter der Rassenfrage die Klassenfrage wieder aufzufinden. Und Wojciech als soziales Problem ist ungelöst. Ne, gerade weil er der erste moderne Dramatiker war, hat er Stoffbereiche ins Drama gezerrt oder gezogen, die sich der traditionellen dramatischen Form widersetzen, die man also damit nicht wirklich greifen kann. Deswegen ist er auch schwer zu inszenieren. Es gibt ganz, ganz wenig gelungene Inszenierungen von Büchner Stücken. Das spricht aber überhaupt nicht gegen die Stücke, sondern nur gegen den Zustand der Theater, also gegen den Konservatismus der Institutionen dann. Und gerade deswegen ist er eine ständige Provokation und auch eine ständige Reibungsfläche für Regisseure, für Schauspieler und für Theater. Aber auch für Publikum. Und für Publikum auch, ist klar.